Flügel für die Unsterblichen. In der Kleinstadt Seesen im Landkreis Goslar bricht Ende der 1820er Jahre ein verheerendes Feuer aus. Als die Glut erloschen ist, bauen die ca. 8000 Einwohner ihre Häuser und Hausstände wieder auf. Es ist viel zu tun. Fast alles ist verbrannt. Jeder Tischler wird gebraucht. Eine gute Gelegenheit für den jungen Heinrich Engelhard Steinweg, sein eigenes Geschäft aufzubauen. 1797 in Wolfshagen im Harz geboren, als das 12. Kind einer Köhlerfamilie. Mit 15 Jahren beginnt er, das Schreinerhandwerk zu erlernen. Während seiner Wanderjahre entdeckt er seine Liebe zur Musik und setzt seine Ausbildung bei einem Orgelbauer in Goslar fort. Gleichzeitig nimmt er Musikunterricht und schafft es bis zum nebenamtlichen Kirchenmusiker. In seiner Freizeit baut er jetzt Instrumente, zuerst in Goslar, später in Braunschweig. Der Leidenschaft des Instrumentenbaus muss er allerdings heimlich nachgehen. Die strengen Regeln der Zünfte verbieten ihm, sich offiziell solch ein Geschäft aufzubauen. Seine Gitarren und Zittern entstehen daher in der stillen Abgeschiedenheit seiner Küche. Auch erste Tafelklaviere baut er dort. Mit den Jahren und dem Geld aus dem Wiederaufbau von Seesen gelingt ihm schließlich doch, eine eigene Werkstatt als Instrumentenbauer zu etablieren. Und die Geschäfte gehen von Anfang an recht gut. 1836 entsteht der erste Flügel. In den kommenden 14 Jahren bis 1850 baut und verkauft er 482 weitere. Heinrich Engelhard Steinweg hat geheiratet, 5 Söhne und einen erfolgreichen Handwerksbetrieb geschaffen. Doch zufrieden ist der ehrgeizige und talentierte Klavierbauer nicht. Deutschland ist ihm zu eng. Das Scheitern der Revolution von 1848 enttäuscht ihn über die Maße. Sie hatte Erwartungen genährt, dass Schluss sein würde mit dem Übermaß an behördlichem Starrsinn und sozialer Ungerechtigkeit, Schluss mit einer üppig gewordenen Korruption und überbordender Vetternwirtschaft. Diese Hoffnung ist zerschlagen. Heinrich Engelhard Steinweg ist 53 Jahre alt. Nicht so alt, um darüber nachzudenken, es anderswo zu versuchen. Deutschland zu verlassen und in die neue Welt aufzubrechen. Zunächst schickt er einen seiner 5 Söhne vor. Er soll das Geschäftsfeld Amerika sorgfältig sondieren. Schon bald kommen vielversprechende Berichte zurück und so fällt 1850 der mutige Entschluss, Familie Steinweg wagt, trotz gesicherter Existenz in Deutschland, die gefährliche Reise über den Atlantik. Zurück bleibt allein Sohn Theodor, dem Vater Heinrich das florierende Geschäft in Braunschweig übergibt. Als die Steinwegs in New York ankommen, haben sie 2 Dinge im Gepäck, die den meisten anderen Auswanderern jener Tage fehlen: Geld und Wissen. Sie gehören eindeutig nicht zu den Massen, die sich sehnen, frei zu atmen, wie es im Gedicht von Emma Lazarus heißt, das auf dem Sockel der Freiheitsstatue die Auswanderer in der neuen Welt willkommen heißt. Jeder Steinweg findet schnell eine gut bezahlte Arbeit bei amerikanischen Klavierbauern. Auf diese Weise beginnen sie unverzüglich damit, ihr Wissen zu mehren. 2 Jahre später ist der Vater bereit, den entscheidenden Schritt zu wagen. Er gründet seine eigene Firma. Der Familienname ist mittlerweile amerikanisiert und so erhält das Unternehmen den Namen Steinway & Sons. Im gleichen Jahr, 1853, nehmen 2 weitere Familien in Deutschland die Produktion von Klavieren auf. Und auch ihre Instrumente werden bis heute zu den besten der Welt gezählt. Bechstein in Berlin und Blüthner in Leipzig. Die Steinways bauen für den amerikanischen Markt. Und schon 1855 gelingt der Durchbruch. Auf der Weltausstellung im New Yorker Kristallpalast erhält Steinway & Sons den Preis für das beste Klavier. Das Haus ist jetzt bekannt. Und der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Amerika ist ein Land, in das täglich neue Menschen einreisen, ja, hineinströmen. Sie kommen mit nichts als dem Notwendigsten und sobald sie über Geld verfügen, kaufen sie Wohlstand. Zu diesem Luxus gehört auch und nicht zuletzt Hausmusik. Eine typische amerikanische Mittelstandsfamilie hat eine Hausbibel und ein Familienpiano, denn weder Rundfunkgerät noch Schallplatte sind ersonnen. Wer Musik hören will, muss sie selbst machen. Die Amerikaner tun das vor allem auf dem Piano. Es steht im Zentrum der gehobenen Freizeitkultur. Bis Ende der 1920er Jahre besitzt über die Hälfte der städtischen Bevölkerung in den USA ein Klavier. Jedes 4. Kind nimmt privaten Unterricht. Man kann das Instrument im Versandhaus bestellen. für weniger als 100 Dollar. In diesem Markt spielt Steinway & Sons von Anfang an eine führende Rolle. Idee und Philosophie des Unternehmens fordern, das beste Klavier zu bauen. Nicht eines der besten, sondern das Beste. Unermüdlich optimieren sie die Hämmer, perfektionieren den Resonanzboden, verbessern den Klang. Bald ist das ehrgeizige Ziel verwirklicht, wie die größten Komponisten und Musiker der Welt bestätigen. Werke von Franz Liszt, Sergei Rachmaninow, Peter Tschaikowski sind auf Steinway-Flügeln entstanden. Irving Berlin, Komponist der Evergreens, God Bless America, White Christmas, There's No Business Like Show Business und Puttin' on the Ritz, dichtet seinem Lieblingsinstrument 1916 die Zeilen »I love the fine way to treat a Steinway«. Während die Genies den Steinway zunehmend für sich entdecken, steht er bereits in zahlreichen amerikanischen Haushalten. Nur 6 Jahre nach seiner Gründung baut das Familienunternehmen 500 Instrumente pro Jahr. Zeit, eine eigene Fabrik zu errichten. Im Bürgerkrieg expandiert das Unternehmen weiter, baut eine größere Werkstatt, dazu ein Verkaufshaus mit angeschlossener Konzerthalle am Union Square. Genau dort, wo die Kultur New Yorks ihr Zentrum hat. Und wo Steinway & Sons in der Rolle des Veranstalters das Musikleben der Metropole beachtlich belebt und bereichert. Die Steinway Hall bleibt fast 30 Jahre lang eine profilierte Adresse, bis sie 1891 von der Carnegie Hall abgelöst wird. Auf dem Weg an die Spitze beobachtet Henry Steinway den Markt genauer als seine Konkurrenten. Die Standklaviere, von den Amerikanern Uprights genannt, bilden den Massenmarkt. Also setzt Henry den Schwerpunkt auf Flügel, denn er begreift schnell, baust du Uprights, baust du Klaviere, baust du Flügel, machst du Geld. Die Uprights sind Instrumente für den Einstieg, das erste Klavier im Haushalt. Henry Steinway kennt den Werdegang genau. Die Tochter spielt Klavier. Sobald sie gut spielt, braucht sie einen Flügel. Besitzt man einen Flügel, gehört man dazu. Für betuchte Kunden werden Sonderanfertigungen hergestellt. Und man platziert Flügel bei berühmten Musikern oder an publicity-trächtigen Orten. In der Amtszeit Theodore Roosevelts schenken die Steinways dem Weißen Haus den Flügel mit der Seriennummer 100.000. Bis 1865 verläuft für die Steinways alles besser, als sie je für möglich gehalten haben. Was immer sie sich vornehmen, durch Fleiß, Talent, Können und Glück gelingt es. Plötzlich aber reißt der Tod die Söhne Charles und Henry Jr. in knapp einem Monat aus dem Leben und damit auch aus dieser makellosen Erfolgsgeschichte heraus. Sie waren es, die das Sons hinter Steinway End bildeten. Der dritte Sohn, William, 30 Jahre, steht jetzt in New York allein, denn Vater Henry, mittlerweile 68, hat sich aus dem aktiven Geschäftsleben bereits zurückgezogen. William ruft Theodor, der in Deutschland geblieben war, zur Hilfe. Theodor verkauft seinen Teil der Braunschweiger Klavierbauermanufaktur an seinen Teilhaber Wilhelm Grotrian und fährt nach New York. Widerstrebend. Amerika ist nichts für ihn, sagt er. Theodor ist ein Genie. Er besitzt eine Flut von Patenten. Er hat das moderne Klavier konstruiert. Bei seiner unermüdlichen Entwicklungsarbeit bedient er sich der neuesten akustischen Forschungsergebnisse und erreicht eine nie zuvor gehörte Klangwirkung. Theodor liegt daran, die Kontakte nach Europa nicht abreißen zu lassen. 1867 steht ein Steinway-Flügel auf der Weltausstellung in Paris. Sein Klang ruft Begeisterung hervor. Ihr Piano ist von wunderschöner und seltener Qualität, gratuliert der französische Komponist Hector Berlioz. Als der Firmengründer Henry Engelhard Steinway am 7. Februar 1871 im Alter von 74 Jahren in New York stirbt, hat er ein Lebenswerk von beachtlicher Güte geschaffen und alles erreicht, was ein Mann überhaupt erreichen kann. Er ist in seinem Fach zum Besten auf der ganzen Welt aufgestiegen. Mit seinem Tod endet die Geschichte von Steinway & Sons aber noch lange nicht. William und Theodor, der mittlerweile Theodor heißt, sind längst zu würdigen Nachfolgern herangereift. 1873, 20 Jahre nach Firmengründung, zieht das Unternehmen von Manhattan nach Astoria, Queens um, baut dort eine zweite Fabrik nebst eigener Arbeitersiedlung mit Kirche, Feuerwehr, Schule, Kindergarten, Bücherei und Post. Steinway Village wächst im Laufe der Jahre zu einer eigenen Gemeinde mit 7000 Einwohnern heran, inklusive eigener Straßenbahn und eigenen Schiffsverbindungen über den East River. Der amerikanische Markt ist jetzt fast vollständig erobert. Die Söhne nehmen das nächste Ziel in Angriff, Europa, der Kontinent, auf dem die Hochkultur zu Hause ist. 2 Jahre nach Gründung der Steinway Village in Queens eröffnet die Steinway Hall London als erste Verkaufsstelle auf dem alten Kontinent. Es ist ein kulturelles Ereignis von besonderer Bedeutung, denn bis zu diesem Zeitpunkt gilt ausschließlich, Kultur musste nach Amerika gebracht werden. Die Steinway-Klaviere aber kommen von dort, um in Europa die Elite der Musikwelt zu begeistern. Und nicht nur die Großen der Musik Europas lieben die Steinway-Klaviere. Der Absatz steigt kontinuierlich und Theodore, der noch immer nicht die Begeisterung seiner Angehörigen für Amerika teilt, geht zurück nach Deutschland, um dort eine eigene Produktion aufzubauen, die 1880 in Hamburg mit der Herstellung originaler Steinway & Sons Instrumente beginnt. Die Entwicklung des Europageschäfts verläuft ähnlich wie 30 Jahre zuvor in Amerika. Die Klaviere werden schnell populär. Das Unternehmen wird in wenigen Jahren zum Marktführer. Unter dem Eindruck der hohen Wertschätzung durch die Musikerelite Europas entwickelt William eine weitsichtige Marketingstrategie, die darauf abzielt, Steinway-Flügel zu einem Statusobjekt zu machen. Besitzt man einen Steinway, sieht jeder, dass man es geschafft hat. Denn so ein Flügel ist kostspielig. Unterstützt wird die Kampagne durch Künstlerzitate. Sergei Rachmaninow, Christoph Penderecki und andere Meister loben ihre Steinway-Flügel. Und William verbreitet dieses Lob. Die Strategie ist erfolgreich. Wenn die Besten der Besten dieses Instrument so sehr loben, dann muss es das Beste sein, lautet die logische Schlussfolgerung vieler Zeitgenossen, die sich zum Kauf eines Flügels entscheiden. William erkennt, dass er die Nähe zu den Künstlern noch intensiver pflegen sollte. Steinway & Sons wird, neben der Klavierproduktion, zu einer führenden Künstleragentur für Amerika ausgebaut. Bruder Theodore, der geniale Techniker und Klangmeister, ist davon nicht begeistert. Die Künstler sind komplizierte Menschen, unberechenbar, selbstsüchtig, undankbar. In seinen Augen suchen sie nichts als ihren Vorteil und Steinway & Sons hat durch sie viel Arbeit und Ärger. Oberflächlich betrachtet hat Theodore damit gar nicht so Unrecht. Die Künstler sind in der Tat oft launisch und tragen Sonderwünsche vor, die nicht immer von dieser Welt zu sein scheinen und dem Unternehmen vor allem Geduld, Geld und Großzügigkeit abverlangen. Der russische Komponist, Pianist und Dirigent Anton Grigorjewitsch Rubinstein verlangt für eine USA-Tournee, dass sein Honorar alle 2 Wochen in Goldmünzen ausbezahlt wird. Dazu keine Auftritte in Biergärten und eine Versicherung gegen Indianer. Das Programm, das William Steinway für ihn zusammengestellt hat, ist allerdings auch nicht von dieser Welt. In 239 Tagen spielt Anton Rubinstein 215 Konzerte. Die Tournee gerät durch diesen engen Zeitplan zur Tortur. Nur missmutig führt der Meister sie zu Ende und urteilt dann: Unter solchen Umständen hat die Kunst keine Chance. Man wird zum Automaten, der nur noch mechanische Arbeit verrichtet. Der Künstler verliert all seine Würde. Aus dieser Episode lernt William, dass eine wichtige Aufgabe der Steinway-Konzertagentur darin bestehen muss, die Betreuung der Musiker stärker in den Vordergrund zu stellen. Schon bald steht sie im Ruf, ihren Künstlern nahezu jeden Wunsch zu erfüllen. Josef Hofmann, der von vielen Kollegen bis heute als der größte Pianist aller Zeiten genannt wird, erhält, weil seine Hände ein wenig kleiner sind als die der meisten anderen Pianisten, eine um 10 Zentimeter geschmälerte Tastatur. Um Verletzungen der Finger vorzubeugen, die durch kleine Holzsplitter entstehen könnten, werden die Tasten mit dünnen Elfenbeinplättchen belegt. Wladimir Horowitz erhält für jedes Konzert, ganz gleich wo auf der Welt, einen Flügel nach Wunsch, geliefert frei Haus. Die Künstler stehen fortan und bis heute treu zu ihrem Instrument und bezeugen das auch öffentlich. Ein Steinway ist das einzige Klavier, auf dem ein Künstler alles machen kann, was er will. Und alles, wovon er träumt. Sagt Wladimir Ashkenazy. Und Alfred Brendel lässt keinen Zweifel. Ich will Musik spielen. Das heißt, ich bevorzuge einen Steinway. Bald spielen 98% aller großen Pianisten der Welt auf einem Steinway. William leitet daraus einen langlebigen Slogan für Steinway & Sons ab. The Instrument of the Immortals. Das Instrument der Unsterblichen. Die Steinways selbst hingegen sind sterblich. William und Theodore sind die letzten der Steinway Sons. Nach ihrem Tod übernehmen die Neffen Charles und Fred. Sie führen das Geschäft durch viele erfolgreiche Jahre bis 1927 erste Vorboten der großen Weltwirtschaftskrise auftauchen. Doch nicht nur die sich dramatisch verschlechternde Wirtschaftslage trübt die so lange so erfolgreich verlaufenden Geschäfte. Das Klavier bekommt ernsthaft Konkurrenz. In schneller Folge treten auf die Schallplatte, der Tonfilm und das Radio. Sie werden zu publikumswirksamen Massenmedien, was schon bald dazu führt, dass die Amerikaner jetzt lieber Musik hören, als sie selbst zu machen. Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts besitzen 66% der amerikanischen Haushalte ein Radio. Und fast jeder US-Bürger geht mindestens einmal pro Woche ins Kino. Gute Unterhaltung ist jetzt an jeder Ecke sehr günstig zu haben. Die Umsätze von Steinway & Sons brechen merklich ein. Auch in Sachen Statussymbol schiebt sich ein Rivale ins Bild. Das neue Lieblingsspielzeug der Nation ist das Auto. Jeder will eins. Und es kostet nur die Hälfte von dem, was für einen durchschnittlichen Steinway-Flügel zu zahlen ist. Die Haushalte kaufen also keine Flügel mehr, sondern sie versuchen, ihre eigenen zu verkaufen, um vom Erlös ein Auto anzuschaffen. So ist der Markt schon bald überschwemmt und die Musik kommt ja jetzt ohnehin aus dem Radio. Nach 1929 sind die Umsatzeinbrüche so immens, dass die Fabrik für mehr als ein Jahr geschlossen wird. Zu dieser Zeit wechselt mit Theodore Jr., ein Spross der nunmehr vierten Steinway-Generation, an die Spitze des Unternehmens. Er ist nicht die Idealbesetzung. Mehr Künstler als Geschäftsmann übernimmt er die Aufgabe nur deshalb, weil im Familienkreis niemand sonst zur Verfügung steht. Steinway & Sons schleppt sich mehr recht als schlecht durch die Wirtschaftskrise, dann erholen sich die Geschäfte, es läuft einige Jahre wieder gut, bis der Zweite Weltkrieg alles erneut durcheinanderwürfelt. Ab 1942 muss die Produktion beinahe auf Null heruntergefahren werden. Theodore Jr. überbrückt diese zweite große Krise zunächst mit dem Bau von Feldbetten, Gewehrschäften und Lastenseglern. Das Kerngeschäft wird nur durch eine Bestellung der US-Armee von 2500 Feldklavieren für die Front aufrechterhalten. Diese GI-Pianos, die in alle Welt geliefert werden, von der Polregion bis zum Äquator, von Afrika bis Asien, beweisen einmal mehr die Qualität des Hauses, denn sie bestehen unter allen Klimabedingungen. Für Steinway & Sons in Hamburg gerät die Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges zur völligen Katastrophe. Zuerst einmal kombiniert ein übereifriger NSDAP-Gauleiter, das amerikanisch Steinway zu Deutsch Steinweg heißt. Selbstverständlich ein jüdischer Name, was zwar nicht stimmt, aber dennoch nachhaltig Misstrauen weckt und dazu führt, dass Steinway-Klaviere kaum mehr gekauft werden. Den ganz sicheren Weg für die Deutschen, beim Kauf eines Klaviers keinen politischen oder gar rassischen Fehler zu begehen, weist ein Umstand, der über jeden Zweifel erhaben ist. Der Flügel des Führers ist ein Pechstein. Während man die Steinways in Deutschland für amerikanische Juden hält, gelten sie in den USA als verdächtig, denn sie sind ja Deutsche. Kauft nicht bei diesen Nazis, raten amerikanische Konkurrenten ihren Kunden. Mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg ist für Steinway & Sons Hamburg endgültig Schluss. Feindvermögen. Das Unternehmen wird unter Kuratel gestellt. Die Produktion steht zwischen 1941 und 1946 praktisch still. Nach dem Krieg geht es unter der Leitung von Henry Ziegler Steinway, dem letzten Spross der Familie an der Spitze des weltbesten Klavierbaumeisters, wieder bergauf. Bei der Zerstörung der deutschen Städte wurden viele Klaviere und Flügel zerstört. In den 50er und 60er Jahren werden sie, einhergehend mit dem Wirtschaftswunder, ersetzt. Neue Konzerthäuser, neue Musikschulen und eine enorme Anzahl privater Neuanschaffungen beleben das Geschäft. Ende der 1960er Jahre sieht Henry Ziegler Steinway sich in New York mit der Situation konfrontiert, dass in der Familie kein Nachfolger für die Leitung zur Verfügung steht. So verkauft er das Unternehmen. 1972 geht Steinway & Sons für 20 Millionen Dollar an die CBS Incorporated, eine Tochter der Columbia Group. Dem Ruf der Marke wie auch der Güte und Qualität der Instrumente hat der Ausstieg der Familie Steinway nicht geschadet. Die Flügel gelten weiterhin als die besten der Welt. Und die Liste der namhaften und Unsterblichen, die durch den Lauf der Zeit bis heute auf ihren Steinway schwören, ist und bleibt grandios. Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler, Richard Wagner, Benjamin Britten, Camille Saint-Saëns, Sergei Prokofjew, John Philip Sousa, Sergei Rachmaninow, Igor Strawinsky, Arturo Toscanini, Josef Hofmann, Wladimir Horowitz, Anton Rubinstein, Arthur Rubinstein, Max Reger, Irving Berlin, Duke Ellington, Cole Porter, George Gershwin, Glenn Gould, Edvard Grieg, Michel Petrucciani, Percy Grainger, Friedrich Gulda, Clara Haskell, Lang Lang.